Meine Drogen hab ich gleich gefunden. Das Leben bis dato verflucht. Die Drogen hab ich gleich genommen. Das Leben erst gar nicht versucht. Das kann man ja auch alles wohl so machen. Belehrend wirkt dabei oft nur die Zeit. Das Leben hat ein Recht drauf, dich zu zeichnen. Nur bin ich für das Bild dann auch bereit. Und ich liege im Trend und kann mich nicht mehr bewegen. Ich hielt mein Leben für verwegen und zugegeben der Langeweile wegen. Nimm meinen leeren Raum als Bild, tapeziere den mit Absurdität und mach das Fenster in ihm auf und lüfte mal durch, und so verfliegt auch die Morbidität. Und es entbehrt sich jeder Logik in einem Anflug von Sentimentalität. Nur horch, was kommt von draußen rein. Es ist ein Raun der Mortalität. Und ich liege im Trend und kann mich nicht mehr bewegen. Ich hielt mein Leben für verwegen und zugegeben der Langeweile wegen. Ich liege im Trend. Das waren Mrs. Next Match, eine Band aus Hamburg, die gerade eben mit für Leute, die schon alles haben, ihre zweite Platte veröffentlicht haben. Ja, ihr hört den Sunday Service zu empfangen in Hamburg beim Freien Senderkombinat. Die zweite Stunde, hier geht's gleich weiter mit den Konzerttipps. Vorher noch eine andere Band, die ebenfalls aus Hamburg kommt. Die heißen Helikon, haben vor kurzem auch mit Stumme Detektive eine Platte veröffentlicht, die musikalisch ganz anders klingt als das, was Mrs. Next Match machen, die wir gerade eben gehört haben. Hier gibt's eher um filigrane Popmusik zu hören. Der Track Im Dunkeln glühen. Das waren Helikon im Dunkeln glühen, der Track von ihrem neuesten Album Stumme Detektive. Helikon, eine Band aus Hamburg. So, jetzt geht's los hier mit den Konzerttipps für die kommende Woche. So richtig viel ist es nicht. Das Sommerloch und auch das Loch zur Fußball-Weltmeisterschaft, das reißt schon riesige Löcher in den Konzertkalender. Trotzdem gibt's hier ein paar ausgewählte Konzerttipps, die auf jeden Fall lohnenswert sind. Wir starten mit Dienstag, den 10. Juni. Da spielt Lee Fields mit seiner Band The Expressions. Im Mojo Club. Lee Fields hat gerade eben letzte Woche mit Emma Jean eine neue Platte veröffentlicht. Großartiger Funk, ganz im Sinne des Großmeisters James Brown, den man auch eigentlich optisch ziemlich ähnlich sieht. Auch vom Alter her kommt es, glaube ich, ziemlich gut hin. Hier kommt der Track Just Can't Win. Oh. you just can't win. But you just can't win. But you just can't win. But you just can't win. You just can't win. But you just can't win. But you just can't win. No, you just can't win. No, you just can't. You just can't win. Said you just can't win. No, you just can't win. Said you just can't win. No. Oh. Just Can't Win, Lee Fields and the Expressions, der Track hier vom neuesten Album Emma Jean betitelt. Und ja, ich glaube, Lee Fields hat relativ spät erst mit seiner Karriere begonnen und dann auch relativ spät erst natürlich Erfolg gehabt damit. Und wer den Herren, der auch schon im vollständigen Alter ist, live sehen möchte, hat die Chance am Dienstag im Mojo Club. Das ist der 10. Juni. Hier ein weiterer Track. Song heißt Standing by Your Side. Oh, Standing by Your Side. Lee Fields and The Expressions spielen live am Dienstag, den 10. Juni im Mojo Club. Am gleichen Tag gibt es für die Indie-Kids unter euch ein schönes Konzert in der Astra-Stube. Haha Tonka sind dort zu Gast, auch von denen zwei Tracks zu hören. Gleich noch ein paar mehr Infos zur Band. Hier erstmal ihr Track Colorful Kids. Waren Haha Tonka mit Colorful Kids. Haha Tonka kommen aus Missouri und klingen auf ihrem im Herbst veröffentlichten vierten Album Lessons, heißt dieses, wie alte Bekannte. Sowohl die Gitarrenmelodien als auch der Gesang des Sängers Brian Roberts erinnern schon ein wenig an Spoon vom Sound her. Dabei laufen sie keine Gefahr, als Plagiat abgestempelt zu werden, da der Vergleich erst beim dritten Durchlauf eigentlich so richtig unterbewusst wahrgenommen wird. Ob diese Boys hier auch so locker die Gitarrenriffs auf aus dem Ärmel schütteln, könnt ihr live euch überzeugen. Am Dienstag, den 10.06. spielen HH Tonka in der Astra-Stube. Das Ganze ist Konzerttipp der Woche hier vom Sunday Service. Ein weiterer Track von ihm, der Titeltrack vom letzten Album Lessons. Das waren HH Tonka mit ihrem Track Lessons. Die Band aus den USA spielt live am Dienstag, den 10. Juni in der Astra Stube. Das Ganze hier an dieser Stelle, Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Am Donnerstag sind dann Spirit Caravan zu Gast im Hafenklang. Hinter Spirit Caravan verbergen sich drei Herren. Einmal Scott Wino Weinrich, dann Henry Vasquez und Dave Sherman. Alle drei haben hier und da bei diversen Bands mitgespielt. St. Vitus sind zu nennen, Shrine Builder, dann Debris Inc., Blood of the Sun oder auch Wretched, um nochmal so einige zu nennen. Und ich habe mal rausgesucht einen Track von Scott Weinrich vom letzten Album mit Drift. Hier der Song Hold On Love. It's a little bit hot. The priest, he took my faith away. The cop, he took my law. A woman took my child today. Set me up for a fall. Hold on, love. Say that you're afraid I will do you harm. I never hurt the one who told my child in their arms. Hold on, love. Hold on, love. Hold on, love. I keep on holding on, it's true. Ain't the kind to let it go. Got me believing in you. A decent man of mine, I think you know it's true. Why you got to make me hate on you? Hold on, love. Hold on, love. Hold on, love. The CEO, he robs his blind. The lawyer sucks our blood. Spent my whole life trying to keep my face out of the mud. Hold on, love. Hold on, love. Hold on, love. Das war so Scott Wino Weinrich mit seinem Track Hold On Love. Er spielt zusammen mit Henry Vasquez und Dave Sherman als Spirit Caravan am Donnerstag, den 12.06. im Hafenklang. Am Freitag, den 13. seid ihr hoffentlich nicht abergläubisch, sondern geht fleißig ins Knust. Dort spielt das Archie Bronson Outfit, hat gerade eben erst auch mit Wild Crush eine neue Platte veröffentlicht. Davon hören wir hier den Song Love to Pin You Down. I got deep down and now I understand. I'm looking at you and I'm Love to pin you down. Das war das Archie Bronson Outfit aus England, die, wie gesagt, mit Wild Crush im Mai ihre neue Platte veröffentlicht haben, die ja nicht mehr ganz so krachig klingen wie früher vielleicht, aber man wird ja auch nicht jünger und wer die Band live sehen möchte, hat die Chance am Freitag, den 13.06. im Knust. Hier ein weiterer Track von ihnen. Der Song heißt Glory, Sweat and Flow. Wenn ich dann nochmal den richtigen Track eingestellt habe, dann geht's auch los hier. Also nochmal ein Track vom Archie Bronson Outfit mit dem Titel Glory, Sweat and Flow. Klang so ein bisschen geklaut auf jeden Fall, die Melodie. Ich weiß gerade nicht genau woher, aber alles schon mal irgendwie ein bisschen gehört. Und ja, wer mitschunkeln möchte, die Band am 13., am Freitag, den 13. im Knust, Archie Bronson Outfit. Ein letzter Tipp habe ich noch für Montag, den 16. Juni. Dort ist Martin Beasy zu Gast im Westwerk. Und dort wird nicht nur er live auftreten, zusammen mit den Bands Lada und Tonfang, sondern auch noch einen Dokumentarfilm zeigen. Sound and Chaos heißt er, über die Geschichte von Martin Beasys Studio BC in New York. Dabei Bands wie Afrika Bambaataa, Sonic Youth, Herbie Hancock, Brian Eno, Ramones, Fetus, Bill Laswell, John Spencer und noch viele, viele andere. Sound and Chaos, der Film, da erzählt Martin Beasy die Geschichte in seinen New Yorker BC-Studios und von seiner Produktions- und ja, Engineerarbeit mit vielen, vielen Größen des amerikanischen Hip-Hop, Jazz, Avantgarde, Rock und Noise der letzten 30 Jahre. Also Musik plus Film nächsten Montag, den 16.06. im Westwerk. Hier kommt Martin Beasy mit seinem Track Fine Line. Her name is Jill. She lives in my head. She loves my eyes. She likes to massage my scalp. She loves to caress my neck. She loves to play with my feet. Take a tongue inside my ear. Suck on my toe, rub my neck, cuddle my cheek. She used to rest her head on my shoulder and run her fingernails up and down my chest. She likes to stroke my nipples. She tells me that what she really likes. She wants to walk down the street with me and watch as the other girls geek and gawk. She says, this guy's name is Marty. Better take me. Better take me. Martin Beasy war das mit seinem Track Fine Line. Das Ganze vom aktuellen Album Ex Nihil. Das wird er live vorstellen am nächsten Montag, den 16.06. im Westwerk. Dazu die Bands Lada und Tonfang und vor allen Dingen auch der Film Sound and Chaos, 30 Jahre Musikgeschichte aus New York mit Martin Beasy und vielen bekannten Bands. Und das sicherlich auch ganz, ganz spannend nächste Woche. Natürlich auch wieder neben dem Sunday Service, der hier live dann auf FSK zu hören sein wird. So viel zu den Konzerttipps die kommende Woche. Also nicht mehr so richtig viel los, aber ein paar Sachen vielleicht doch noch für die einen oder anderen dabei. Weiter geht's mit neuer Musik aus England mit Little Barry von ihrem neuesten Album Shadow. Hier der Track Boneville. Compromise. Die Nine Black Alps. Die Band kommt aus Manchester, wurde 2003 gegründet und bei dem Track gerade eben Take Me Underground hatte ich das Gefühl, so ein bisschen Nirvana-Sound um die Ohren geweht zu bekommen. Candy for the Clowns heißt das neueste Album von den Nine Black Alps. Ganz neu ab heute in den Läden, nicht ab heute, ab letzter Woche glaube ich, das neueste Album von Hank Shizoo trägt den Titel Songsmith. Und ist wie alles von Hank Shizoo eigentlich eine runde Geschichte. Sehr Amerikaner-lastig natürlich wie immer bei ihm. Hier der Track He Is Not. He is not great. All he does is wait. He knows all things, at least that's what he thinks. He waited 200,000 years. Let us dig up hopes and fears. Then he chose to speak to a shepherd who got lost in some godforsaken desert with an entire tribe in tow. Shepherd had lost his flow, so he took down a couple of notes. Behold, he carved them into stone, and so he called it a day. Burned a bush, sent a couple of plagues. After the creation of sin, he blamed his next of kin. Took a nap for 500 years. Chose a dusty cave to reappear. Spoke to a laid-off warlord. bright as main angel giving a soul. He looked down and smiled, we made it worth his while. We killed the maimed and robbed, he don't hear you sing. Quoting scripture, whose sins are burned books and pictures, who say the world is not round. These people need to be found. Believe in whatever you want. Pray while you swing your magic wand. It's just that I don't need to know. What you reap is what I sow. He is not great, he don't care about fate. Everything you see is not yours to keep. Nah, he is not great, all he does is wait. He knows all things, at least that's what he thinks.